Ähnliches ist über die kaum minder exquisite Kranichdose zu sagen. Sie enthält mit 29 Mikrolithen und 2 mikrolithischen Abschlägen erstaunliche Kunstwerke der Steinproduktion. Kaum daumennagelgroß. Unglaublich gut gemachte Stücke aus einem transluzenten, graubraunen Feuerstein, urteilt Holger Dietl. An ihnen haften noch Reste schwarzen Birkenpechs. Damit waren sie einst in Pfeile eingeklebt. Als ungleichschenklige Dreiecke fungierten sie als Widerhaken, manche auch als Pfeilspitze. Scharf wie Glas sollten sie ihrem Opfer möglichst blutende Wunden zufügen und sich nicht leicht aus dem Fleisch lösen. Warum aber waren sie aus dem Pfeil genommen worden? Damit die Schamanin mit leichtem Gepäck reisen konnte? Pfeile sind schließlich schnell gemacht. Zwar verrät ihr Skelett, dass sie zu Lebzeiten wohl nicht selbst auf die Jagd ging. Was aber für die Anderswelt nichts heißen muss. Ihren Körper ließ sie schließlich im Grab zurück. Auch hier könnte die symbolische Dimension im Vordergrund stehen. Sie war für jedes Wagnis gewappnet und gegen alle bösen Geister gefeit. Sicherlich ist noch vieles andere denkbar. Handelt es sich um Orakelsteine oder Zählhilfen für einen Mondkalender? Doch dafür besitzen wir keinen Anhalt. Beschränken wir uns also bei den weiteren Beigaben auf die naheliegende Funktionsvermutung. Da ist das stark überarbeitete Geweihstück, dessen Nutzungsspuren auf einen hammerartigen Einsatz hinweisen. Dann gibt es ein Set aus langen, pfriemartigen Knochengeräten, gefertigt aus Mittelfuß- und Mittelhandknochen von Hirsch und Reh. Sie weisen sehr unterschiedliche Gebrauchsspuren auf, was für verschiedene Verwendungen spricht, erklärt Juan Antonio López Padilla, Spezialist für Gebrauchsspuren am Archäologischen Museum Marc im spanischen Alicante. Typischerweise werden sie beim Korbmachen und Flechten von Weidenruten gebraucht. Mit ihnen kann aber auch Leder gelocht werden, um einen Faden hindurchzuziehen. Sie sind mehrfach nachgeschliffen und haben einiges an Länge eingebüßt. Der größte von ihnen hat eine hochglanzpolierte Oberfläche und eine lange scharfe Spitze, weist aber keine oder kaum Hinweise auf Nachschärfen auf. Es ist möglich, dass das eine Haar- oder Gewandnadel war, sagt Padilla. Sie könnte auch zum Befestigen des Pelzkopfschmucks gedient haben.